WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist die letzte Sendewoche vor unserer Sommerpause. Und die erste Sendung nach der Sommerpause ist dann wieder am 31.08. Das schon mal als Info für euch. Ja, schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Gerd. Der Gerd ist 57. Guten Morgen, Gerd. Moin. Moin. Um was geht's bei dir? Und zwar ist es folgendes Problem. Seit 2 Jahren habe ich eine Affäre mit meiner Schwester. Und meine Frau, die ist jetzt langsam skeptisch und wir wollten den nächsten Schritt einleiten und ihr das beichten, dass wir seit 2 Jahren zusammen eine Affäre haben. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester, die ist 54. Wie erklärst du dir das, dass du in deinem Alter eine Affäre mit deiner Schwester anfängst? Es ist sehr kompliziert. Also es fing ja alles auf dem Geburtstag von meiner Frau an, als wir da saßen halt mit meiner Schwester zusammen und wir über die Probleme bei uns geredet haben und wir dann halt im Thema halt über auch unser Sexleben halt geredet haben und es nicht mehr so doll ist wie in unseren jungen Jahren und es dann halt auch sehr intim wurde, bis wir dann auch beschlossen halt loszufahren. Ich meiner Frau gesagt habe, dass ich meine Schwester nach Hause begleite und als wir bei ihr zu Hause saßen, fing es dann an, dass wir dann halt sehr intim miteinander wurden und danach passiert es auch, dass wir miteinander geschlafen haben. Aber du hast dein ganzes Leben lang einen normalen Kontakt zu deiner Schwester gehabt. Ja. Dennoch nochmal die Frage, wie kann denn das sein? Gut, du hast jetzt das erzählt, dass ihr da über die Themen gesprochen habt, aber erstmal, die Schwester ist doch tabu. Und vor allen Dingen, wenn man schon so alt ist wie du, ist das doch außerhalb jedes Gedankens, dass man mit der eigenen Schwester was anfängt. Erklär es mir genauer. Also es ist sehr ungewöhnlich, finde ich auch, aber es ist halt ein sehr schönes Gefühl. Vor allem meine Schwester, mit der bin ich ja auch sehr lange, halt eine lange Zeit aufgewachsen. Und meine Schwester, die kennt mich ja auch schon. Also mein Leben lang kennt mich in- und auswendig. Ja gut, das ist mir schon völlig klar. Aber genau das ist ja der Grund, weswegen man eigentlich eine Barriere hat, dass man mit der Schwester was anfängt. Also als wir das erste Mal zusammen Sex hatten, da war das einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Es war einfach ein tolles Erlebnis. Und so fing es dann halt auch an, dass wir uns öfters getroffen haben, öfter miteinander geschlafen haben. Hat deine Schwester auch eine Beziehung? Nee, die ist ja seit Jahren von ihrem Mann getrennt. Hast du früher mal, auch als du jünger warst, irgendwann mal so ganz heimlich deine Schwester attraktiv gefunden und sie auch als sexuellen Menschen gesehen? Ja, das war in unseren Jugendzeiten, da fand ich sie schon. Also ist meine Schwester ist auch keine Frau, die sehr unattraktiv ist, sondern auch ihrem Alter entsprechend auch noch sehr attraktiv ist. Und es ist halt so halt auch in den Jugendzeiten halt einmal so, dass ich sie schon sehr attraktiv fand und mir auch meistens, wenn ich alleine war, auch vorgestellt hatte, wie es wäre, wenn ich mal Sex mit meiner Schwester hätte. Es gab aber bis jetzt vor kurzem keinerlei Annäherungen zwischen dir und deiner Schwester. Nee. Gar nichts. Aber nur im Gedanken halt, ne? War das bei ihr auch so? Habt ihr darüber gesprochen? Darüber haben wir noch gar nie darüber gesprochen. Es ist halt einfach, sagen wir mal, an dem Tag passiert und für uns war das auch dann halt völlig egal, was in dem Moment alles passiert ist und haben einfach nur die Zeit, die Zweisamkeit genossen. Mhm. Erzähl mir noch mal ein paar Sätze zu deiner Ehe, wie die läuft derzeit. Also in der Zeit, halt, als ich viel mit meiner Schwester auch da zu tun hatte, halt kam halt auch meine Frau zu mir an und halt, wir haben uns auch sehr oft gestritten und halt haben auch seit einer längeren Zeit kein sexuelles Verhältnis mehr miteinander. Und so ging das halt die ganzen Jahre lang so und halt, und ich bin auch habe auch sehr Angst über die Reaktion von meiner Frau, weil wir sind auch schon sehr, sehr lange verheiratet, haben auch 3 Kinder großgezogen. Ja, was empfindest du denn noch für deine Frau? Kaum etwas. Es ist einfach nur, die Angst ihrer Reaktion, Reaktion gegenüber meinem Bruder, meiner jüngeren Schwester. Wahrscheinlich auch die Reaktion deiner Kinder. Ja, steht ja eh an erster Stelle, aber meine Kinder, die werden aufgrüßen für die Tage, nachdem ich das meiner Frau erzählt habe, erfahren. Welche Zukunft siehst du denn in dieser Verbindung mit deiner Schwester? Ja, dass wir halt ein ganz normales Beziehungsleben weiterführen würden. Du möchtest richtig, oder ihr wollt richtig zusammenkommen als Paar. Genau. Damit sprengst du natürlich die ganze Familie, das ist ja klar, ne? Ja. Das heißt, du hast noch Geschwister, wie du es gerade gesagt hast, die werden aus allen Wolken fallen. Es ist eine ungeheure Verletzung für deine Frau. Und deine Kinder werden auch denken, hat er sie noch alle? Ja. Ist es dir das wert? Eigentlich nicht, aber ich kann es leider auch nicht ändern. Was ist es? Ist es Sex und Geilheit? Lass uns ganz offen unter Männern reden. Ist es Sex und Geilheit mit der Schwester? Oder ist es eine tiefe Liebesbeziehung? Ein bisschen von beiden, sag ich mal so halt. Es ist halt einfach, weil ich viel mit meiner Schwester auch unternehme, halt, es ist einfach dieses Gefühl der Geborgenheit, die ich auch damals in den Anfangsjahren mit meiner Frau hatte, ist einfach so gesehen das gleiche Gefühl, was ich jetzt für meine Schwester empfinde. Geborgenheit könntest du ja auch bei ihr empfinden, wenn sie nur in Anführungszeichen deine Schwester wäre. Dafür muss sie ja nicht deine Partnerin sein. Ja, aber wir haben halt durch die Erlebnisse auch sehr viel Gefühle miteinander aufgebaut und so ist es halt auch entstanden halt. Mhm. Glaubst du, dass deine Frau irgendwas wittert? Ich weiß es nicht. Also sie hat mich auch schon drauf angesprochen, halt auch mich. Also es ist auch oft dazu zu Streitigkeiten gekommen, dass sie meint, dass ich auch oft fremd gehe, aber halt nie mit dem Gedanken, dass ich was mit meiner Schwester zusammen habe. Wie oft siehst du deine Schwester denn? Tagtäglich. Also jeden Tag nach der Arbeit. Fährst du zu ihr? Wie weit wohnt ihr auseinander? Also du, deine Frau und deine Schwester? Wir wohnen halt, also meine Schwester, die wohnt halt 3 Straßen weiter von uns. Ach so. Und das fällt nicht auf, wenn du jeden Tag nach der Arbeit zu deiner Schwester gehst, fährst? Ja, also meine Frau, die ist ja sehr skeptisch halt, dass ich halt sehr fremd gehe, aber sie hat ja halt ja nicht den Gedanken, dass ich es mit meiner Schwester tue. Nee, aber die weiß die denn nicht, dass du jedes Mal nach der Arbeit zur Schwester gehst? Nee. Und das kommt nicht raus, wenn ihr nur 3 Straßen nebeneinander wohnt. Das wird nicht irgendwie mal in der, dass die Nachbarschaft das mitbekommt oder so? Also ob die Nachbarschaft das mitbekommt, die letzten Wochen, Monate halt, wurde viel spekuliert halt, dass ich halt auch sehr oft bei meiner Schwester bin, aber halt zu Ohren meiner Frau ist es noch nicht gekommen. Das weißt du gar nicht. Also so wie es jetzt momentan ist, ist es bis jetzt noch nicht da. Sonst würde sie was sagen, meinst du? Ja. Wie lange bist du denn dann bei deiner Schwester nach der Arbeit? 3 Stunden lang. 3 Stunden? Warum gerade 3 Stunden? Weil wir halt viel mit, also halt es halt mehr öfters halt, sagen wir mal, also auch des Sexes wegen machen. Also es sind immer ungefähr 3 Stunden? Ja, so gesehen geführte 3 Stunden auch zeitlich, ja meistens auch etwas länger, aber sonst. Was sagst du denn deiner Frau, wo du immer nach der Arbeit bist? Bin mit meinen Arbeitskollegen Bier trinken. Jeden Tag? Ja. Das sind ja desaströse Zustände bei euch. Ja. Mensch, Gerd. Also das ist wirklich eine komplizierte Geschichte, in der du da drin steckst. Erstmal heißt das für mich, diese Ehe ist kaputt zwischen dir und deiner Frau. Dann gehst du deiner Frau 2 Jahre fremd. jetzt erstmal egal mit wem, aber du gehst ja fremd. Das ist ja auch schon ganz schlimm. Du betrügst sie. So, und dann auch noch mit der eigenen Schwester. Ich will die moralische Keule nicht rausholen, das steht mir gar nicht zu. Das ist dein Bier, ob du das für dich so, ob das so mit dir vereinbaren kannst. Ja. Aber du musst halt, was ich schon finde, ist, dass du klartisch machen musst mit deiner Frau, dass du mit deiner Frau nicht mehr zusammen sein willst. Ja, aber das ist halt der Grund, halt, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll, halt, weil ich sehr Angst habe, halt, auf die Reaktion meiner Frau, wenn ich auch sage, dass ich was mit meiner Schwester habe. Das verstehe ich. Für deine Frau bricht die Welt zusammen. Ja. Immer die Frage nochmal, die du dir ganz klar stellen musst, ist es das alles wert? Deswegen habe ich dich gerade gefragt, wie tief die Liebe zu deiner Schwester ist und auch die Liebe zu deiner Schwester als Partnerin ist. Wenn das eine überwältigende Liebe ist, dann ist es halt so. Dann musst du da durch, dann musst du es halt offenlegen. Aber du zahlst einen sehr, sehr hohen Preis dafür. Ja, leider. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass deine Kinder sich von dir abwenden werden. Ich kann das nicht einschätzen, das wirst du besser einschätzen können. Das wäre sehr schwer halt, mit meinen Kindern wieder ordentlich in Kontakt zu treten, nachdem sie diese grausame Tat, sag ich mal so, mit erfahren werden. Halt, es wird ja also Jahre dauern, bis wir wieder annähernd Kontakt haben würden. Das glaube ich auch. Noch vorausgesetzt, dass du dich ja schon 2 Jahre schuldig gemacht hast durch das Fremdgehen. Ja. Wenn du ein klares Verhältnis in deinem Leben haben willst und die Konsequenzen bereit bist aufzunehmen, dann musst du das alles jetzt, da musst du die Hosen runterlassen und alles auf den Tisch legen. Und da musst du ein neues Leben anfangen, vermute ich. Müsst ihr ein neues Leben anfangen. Ja, dann muss ich das so machen. Ja, das musst du jetzt klar für dich entscheiden, ob du diesen Weg gehen möchtest. Ja. Also mir tut deine Frau schon wirklich sehr leid, das muss ich dir sagen. Die kennen sich aber auch schon Jahrzehnte, deine Frau und ihre Schwägerin. Ja. Was für ein Verhältnis haben die miteinander? Also die hatten halt, sag mal, sehr engen Draht halt miteinander. Mhm. Also ich war auch sehr eng mit meinem Schwager damals. Und haben die Frauen im Moment auch noch einen engen... Nein. Seit knapp 4, 5 Jahren nicht mehr so. Sehen sich zwar auch, reden miteinander, aber mehr auch nicht. Also wie damals halt haben sie sehr viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. Ja. Was sagt denn das Gewissen deiner Schwester? Also sie möchte auch, dass es eigentlich jetzt Klartext halt alles halt auf den Tisch gepackt wird. Mhm. Dass wir also sagen, was wirklich Sache ist. Okay, dann verliert sie wahrscheinlich auch ihre Geschwister, weil die ja genauso irritiert sein werden, zunächst. Ja. Gerd, ich kann dir nicht mehr sagen, wenn ihr jetzt euch dafür entschieden habt, wenn das eure Liebe und euer Leben ist und wenn das das Wichtigste ist für euch beide, dann müsst ihr diesen Schritt gehen. Mit allen Konsequenzen, die da mit verbunden sind. Ja. Da gibt's dann auch kein Wenn und Aber und ein bisschen, dann musst du es auch radikal offenlegen. Muss ich wohl machen. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann wünsche ich dir alles Gute. Danke dir, Domian. Sehr gerne, Gerd. Einen angenehmen Abend. Wünsche ich dir auch. Auf Wiederhören, Gerd. Tschüss. Ciao. Puh. So, meine Lieben. Ihr wisst, oder ich habe es ja oftmals hier schon gesagt, dass es einen Dokumentationsfilm über diese Sendung geben wird, über Domian geben wird. Und dieser Film ist jetzt fast fertig. Der Film heißt Domian, Interview mit dem Tod. Und der Film wird am 1. November Premiere haben. Und zwar in einem der schönsten Kinosäle Deutschlands, nämlich in der Lichtburg in Essen. Und diese Premiere in Essen wird so aussehen, dass wir zeigen erst den Film, der eine Co-Produktion mit dem Westdeutschen Rundfunk ist. Und danach gibt es auf der Bühne mit prominenten Gästen und mit mir eine große Talkrunde, wo wir über den Film reden, über 20 Jahre Domian und was es also zu bereden gibt. Und mir ist ganz wichtig, dass dann das Publikum aus dem Kinosaal mit in diesen Talk einbezogen wird. Also es wird ein großes Gespräch in der Lichtburg geben zwischen allen Anwesenden. Und wer von euch gerne dabei sein möchte bei dieser großen Premiere am 1. November, der kann sich jetzt schon anmelden. Ich werde jetzt gleich eine Adresse sagen und da kann man sich vormerken lassen, damit man dann auch noch rechtzeitig oder damit ihr rechtzeitig eine Karte bekommt. Also, ihr müsst euch anmelden unter folgender Adresse: www.domian-der-film.de. Ich wiederhole nochmal: www.domian-der-film.de. Große Premiere am 1. November. Ich bin sehr gespannt. Das ist schon ein besonderer Tag. 1. November in Essen, in der Lichtburg. Ja, und wenn viele von euch, von den Fans dieser Sendung dabei wären, würde ich mich wirklich ausgesprochen freuen, weil das ein großes Ereignis ist für uns hier, die Redaktion. Und dann könnt und solltet ihr euch anmelden. So. Jetzt machen wir weiter mit der Sendung heute und ich freue mich, begrüßen zu können den Thomas. Und Thomas ist 59. Thomas. Ja, hallo. Thomas, um was geht es bei dir? Ja, Domian, ich kenne dich ja nun von der ersten Sendung an. Ja. Und das ist eigentlich unglaublich. Ich habe dich schon versucht anzurufen, das erste Mal, glaube ich, 1996. Ach, sag bloß. Und bin nie durchgekommen, aber da gab es ja auch noch kein digitales Telefonnetz. Nein. Heute ist das ein bisschen einfacher, wie ich merke. Ja. So, ich rufe jetzt an, 96 war es ein anderer Grund, aber das zieht sich durch mein ganzes Leben. Aber das ist jetzt am Rande, ich bin jetzt in einer Situation, die mir sehr zu schaffen macht. Ich bin 1996, ich bin jetzt seit 1996 bei meinen Eltern. Mhm. Wir wohnen hier auf dem Lande, sehr weit außen, in Norddeutschland. Mhm. Und habe meine Eltern eigentlich begleitet, nicht weil ich es wollte, sondern weil ich musste. Ich musste aus meiner Großstadt rausziehen, weil ich kein Geld mehr hatte. Wie kam das, dass du in die Situation kamst, dass du kein Geld mehr hattest? Durch eine Scheidung. Ach so. Ja. Und die Scheidung wäre der Grund gewesen, dich anzurufen. Ich verstehe. Ja. Damals. So, und dann bist du zurück ins elterliche Haus gegangen? Bitte? Dann bist du zurück ins elterliche Haus gegangen? Ja, das elterliche Haus hat sich dann aus Hamburg verzogen und ist dann auf Land gezogen, hier in Niedersachsen, auf ein ganz kleines Dorf. Da, wo deine Eltern eben wohnen? Ja, wo die dann eben hingezogen sind. Die haben so bei ihrer Rente dann einfach nochmal einen neuen Anfang gemacht. Ach so. Verstehe. Ja. Mhm. Das war ja auch alles okay. Und das habe ich auch gerne gemacht. Und ich konnte meine Eltern unterstützen. Die waren damals noch gut zu Fuß. Das war alles okay. Aber du hast doch währenddessen gearbeitet. Ja, ich bin Freiberufler. Was hast du gemacht oder machst du? Ich bin Musiker, ich habe komponiert und ich habe Hörspiele gemacht und solche Geschichten. Okay, ja. Und das ging auch ganz wunderbar hier vom Land aus, weil man hat mich einfach gebucht. Ich bin ins Studio gefahren nach Hamburg. Genau, da brauchst du... Das war alles Peanuts. Ja, okay. So, und so habe ich dann hier mit meinen Eltern gelebt. 2002 ist mein Vater gestorben. Mhm. Und dann hatte ich... Ja, meine Mutter eben noch. Ja. Und die pflege ich jetzt seitdem. Also sie ist damals kein Pflegefall gewesen, nach dem Tod meines Vaters. Aber jetzt was ist sie das schon seit längerer Zeit, ja, obwohl es hier keiner wirklich wahrhaben will. Sie leidet an Altersdemenz. Ja. Das heißt? Ich muss dazu sagen, sie ist 93 jetzt. Sehr alte Dame schon. Das kann man so sagen, ja. Wie stark ist die Demenz fortgeschritten? Wie ist der Zustand deiner Mutter? Der Zustand ist so, dass sie, sag ich mal, körperlich fürs Alter, dem Alter entsprechend fit ist. Mhm. Sie kann laufen. Mhm. Gut, draußen im Garten, sag ich mal, mit dem Gehwagen. Mhm. Aber nur in Begleitung, weil sie überhaupt nichts mehr hört. Aha. Und sich auch seit Jahren verweigert, ein Hörgerät anzuschaffen. Wie machst du dich mit ihr verständlich? Naja, ich schreie sie an, ne? Das Schreien, das kriegt sie dann schon irgendwie noch ein bisschen mit? Das Schreien kriegt sie schon mit und sagt dann auch, du musst nicht schreien. Ach so. wenn man ihr gegenübersteht und mit ihr redet, liest sie das quasi von den Lippen ab. Wie weit ist denn geistig die Demenz fortgeschritten? Naja, das ist eigentlich das, was jetzt die Katastrophe wird hier langsam. Sie wohnt, ich muss das so erklären, es ist ein relativ großes Haus. Es sind eigentlich abgeschlossene Wohnungen. Eigentlich, weil es gibt überall Türen, man kommt überall durch. Sie lebt da, ja, und geht dann nach unten und guckt in mein Fenster rein, alle Stunde, ob ich da bin. Und ich parke das Auto mittlerweile vor der Tür, damit sie sieht, dass wenn das Auto da ist, bin ich auch da. Weil man hier nichts machen kann. Man ist hier wirklich auf dem Dorf, ne? Ja, ja. Und ja, aber das nimmt sie nicht mehr wahr, sondern sie muss immer runtergucken. Und versucht dann immer in meine Haustür reinzukommen mit ihrem Schlüssel, was natürlich nicht klappt, weil er nicht passt. Das höre ich dann und gehe an die Tür und sage, hallo, ich bin da. Also du hast unten eine Wohnung und sie hat oben eine Wohnung im Haus. Okay. Genau. Und ja, die Situation ist eigentlich eine Katastrophe. Weil das ist, man fühlt sich wie 1994, George Orwell, ne? 84, ja. Man ist nur noch beobachtet, ne? Nun ist das ja eine Beobachtung, die man erklären kann und die krankheitsmäßig bedingt ist. Wie ist es denn so mit anderen Dingen? Musst du sie auch waschen? Also kann sie allein zur Toilette gehen, baden? Ja, mein Tagesablauf ist folgendermaßen. Ich habe eine Pflegekraft hier, die morgens kommt, also jeden Tag, was sie aber überhaupt nicht wahrnimmt. Sie weiß gar nicht, dass die Pflegekraft da war. Ja. Und die Pflegekraft macht sie dann fertig? Wäscht sie? Die macht sie morgens fertig, zieht sie an, wäscht sie, bla bla bla. Und ja, dann ist meine Mutter fertig, dann macht sie ihre Kreuzworträtsel, die macht sie komischerweise immer noch. Ja. Oder Gott sei Dank, wie auch immer. Gott sei Dank, ja, wahrscheinlich, ja. Musst du für sie kochen? Ja, sie behauptet immer, sie kocht. Allen gegenüber sagt sie immer, sie kocht. Für meinen Sohn, sagt sie immer. Aber der Sohn kocht für sie? So ist das. Ja. Musst du sie füttern oder kann sie alleine noch essen? Nein, sie kann alleine essen. Aber du sprichst immer in der Ich-Form, das heißt, du hast keinen Menschen bei dir, der dir hilft. Also keine Das ist das Problem. Du machst alles alleine. Ich mache alles alleine. Also die einzige Hilfe, die ich habe, ist die Pflegekraft, die morgens kommt und sie anzieht. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so extrem? So extrem ist es 4 Jahre. Hast du manchmal das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben? Ja, deswegen rufe ich ja an. Ja. Schaffst du denn überhaupt noch deine Arbeit nebenher? Nee, ich hab keine Jobs mehr, es ist alles abgebrochen. Das heißt, es gibt auch finanzielle Probleme? Ja, natürlich, weil ich weiß gar nicht, wovon ich leben soll. Gibt es Aber Momente? Ich möchte ihn nicht allein lassen, ne? Oder in ein Heim geben. Ja, das sowieso nicht. Weil das ist ihr größter Wunsch, so zu Ende zu gehen wie ihr Mann, ne? Nämlich hier, vor Ort, ne? Gibt es denn die Möglichkeit, ich frag's mal ganz einfach, ich weiß, das ist kompliziert und ein Dschungel, dass da noch eine Pflegekraft vielleicht am Nachmittag nochmal vorbeikommt und dich etwas... Naja, für mich ist das mittlerweile alles so ein Zwiespalt, weil, das weißt du sicherlich, die Situation ist ja die, dass wenn du Pflegegeld, also wir bekommen Pflegegeld, Pflegestufe 1, das ist natürlich lächerlich, jetzt von der Summe her, bedeutet, davon kann ich gerade mal diese Pflegekraft bezahlen, die hier morgens kommt. Und es bleibt am Monatsende irgendwie 280 Euro übrig. Könnte man die Pflegestufe hochstufen? Ja, wir versuchen das schon, mit Hilfe dieses Pflegepersonals. Aber es ist unglaublich, wie viel Steine einem im Weg gelegt. Das glaube ich und das weiß ich. Wenn es denn gelingen würde, würde dir das denn helfen? Naja, mir geht's ja darum, dass ich irgendwie von irgendwas leben muss. Ne? Und das Problem ist ja, was ist hinterher? Wenn sie also das Geld ist das eine, was dann irgendwie kommt. Ich sagte ganz realistisch, ich habe im Monat 280 Euro. Ich glaube, du sprichst gerade vielen Leuten aus der Seele, die in einer ähnlichen Situation sind. Ja, deswegen rufe ich an. Ja, das glaube ich wirklich. Eigentlich möchte ich sogar warnen davor, sich auf diesen Weg zu machen, weil der schwierig ist. Ja, aber andererseits, du bist ja auch loyal deiner Mutter gegenüber. Natürlich. Und die Alternative ist ja wirklich, so einen alten Menschen in ein Heim zu geben. Und das will man ja auch nicht. Natürlich nicht. Weil das würde ihre Situation katastrophal verändern. Ich muss dazu sagen, dass wenn ich hier nicht gewohnt hätte jetzt die letzten Jahre... Dann wäre es anders gewesen. Ja, sie hätte... wahrscheinlich wäre sie schon tot. Mhm. Sie hat beide Hüften neu. Mhm. Jeweils im Garten, weil sie immer irgendwas machen will, was sie auch heute noch macht. Mhm. Und ich sie kaum davon abhalten kann. Sie ist dann umgekippt, hat sich erst links und dann rechts, wie nennt sich das, Hüftknochen gebrochen. Und da muss eine neue Hüfte ran. Oberschenkel-Halsbruch heißt das, glaube ich. Früher war das tödlich, heute kann man es reparieren. Mhm. Aber Thomas, weißt du, in der ganzen Misere möchte ich dir meinen großen Respekt aussprechen, dass du das tust, trotz aller Schwierigkeiten. Ja, das Problem ist nur, ich habe überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Ja, du, das ist ein kleines Dorf, auf dem ihr da wohnt. Ja, wir haben 266 Einwohner. Ah ja. Und wir leben auch noch vor dem Dorf, also okay. Das also nicht mehr im Dorf. Wie weit ist die nächste Stadt entfernt? Wie groß ist für dich eine Stadt? Ja, sag mal den Ort, wo der nächste... Naja, also das ist 15 Kilometer zu der nächsten Stadt. Die Stadt hat, glaube ich, 6000 Einwohner. Ja, das ist auch klein. Wie heißt die Stadt? Vielleicht kenne ich sie zu. Ja, Dahlenburg. Ja, nee, kenne ich. Und dann gibt es Hitzacker an der Elbe und dann gibt es noch Blickhede an der Elbe. Sagt mir alles nichts. Nee, sagt ja nichts. Obwohl das früher DDR-Grenze war. Das ist eigentlich berühmt, aber bla bla bla. Das sind klitzekleine Städte. Also es ist wirklich ein Dilemma. Du steckst in einer sozialen Falle, in einer finanziellen Falle. Ja. Du kannst keine Arbeit annehmen mehr? Ich kann ja noch nicht mal das Auto nehmen, was ich ja habe, noch habe. Das zahlt meine Mutter einfach deswegen, damit ich sie zum Arzt bringen kann. Kannst du denn überhaupt mal in Ruhe alleine einkaufen fahren zum Beispiel und sie alleine lassen? Mittags eine Stunde lang, weil sie da Mittagsschlaf macht. Ah ja. Und das ist die einzige kleine freie Zone, die du hast. Ja, und es gibt zwei Tage mittlerweile in der Woche, wo sie dann in die sogenannte Tagespflege geht. Mhm. Aber die Tagespflege ist auch ein Problem, weil das ist keine Tagespflege. Das sind 4-5 Stunden und dann wird sie mir wieder zu Hause vor der Tür abgesetzt. Achso, dann fährt sie woanders hin. Da wird sie abgeholt morgens. Mhm. Also die Pflegerin war da, dann wird sie abgeholt. Mhm. Und dann ist sie da 5 Stunden, aber das ist ja keine Tagespflege. Mhm. Eine Tagespflege, von der Zeit her ist das schon Schwachsinn. Thomas, ertappst du dich manchmal dabei, dass du, das wäre ja auch menschlich, allzu menschlich, dass du auch schon mal Aggressionen auf deine Mutter hast? Ja. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn sie vor dem Fenster steht oder an der Tür rumklopft oder versucht mit irgendeinem Schlüssel reinzukommen, weil ich das ja höre. Ich bin ja permanent auf sie fixiert hier. Andererseits muss man sich wahrscheinlich dann immer gleich einbläuen. Sie kann nichts dafür, sie ist eine kranke Frau. Natürlich, mache ich ja auch. Ich versuche das ja wegzuschieben. Mhm. Aber es führt dazu, dass ich mich noch einsamer fühle dann. So, weil Thomas, wenn ich keinen einzigen Kontakt mehr habe und das, was ich an Freunden hatte, ich bin wirklich ein Mensch, ich habe früher große Partys gemacht, hier draußen auf dem Land geht das natürlich. Mhm. Das habe ich alles abgebrochen 2011, weil nichts mehr ging. Sagst du mir nochmal den Landkreis, in dem du lebst? Landkreis ist Lüneburg. Lüneburg. Ich möchte jetzt einfach mal, da wir dir, das hast du wahrscheinlich auch schon erwartet, direkt erstmal keine Hilfe anbieten können, weil das sehr komplex ist. Ja, klar. Möchte ich gerne mein Publikum fragen, das mache ich ja immer bei solchen komplizierteren Sachen, habt ihr eine Idee? Vielleicht einen Gedankenanstoß, was Thomas machen könnte? Dann mailt uns doch bitte an domian@wdr.de. Wir bringen das weiter an den Thomas. Thomas, vielleicht kommt irgendwas Gutes dabei rum. Manchmal wäre schon eine kleine Hilfe, klar. Ja, manchmal geschehen hier Zeichen und Wunder und dann irgendein kluger Zuschauer hat das oder Zuhörer hat irgendeine Idee und dann geht das Leben wieder einfacher weiter. Das biete ich dir sehr gerne an und das werden wir auch noch abwickeln, bevor wir in die Sommerpause gehen. Ja. Also bitte mailt uns recht rasch, wenn es geht, unter domian@wdr.de. Wir reichen es an Thomas weiter. Ja, wollen wir so verbleiben, Thomas? Ja, das wäre schon mal eine große Hilfe. Aber grundsätzlich nochmal mein Respekt, dass du für deine Mama das machst. Das finde ich sehr toll. Naja, die ist 93, ich kann die nicht allein lassen. Nein, das ist auch völlig... Und du musst dir vorstellen, wenn deine Mutter 93 wäre, du würdest sie jetzt nicht in ein Altersheim schicken. Nein, das kann man nicht machen. Das ist extrem unmöglich. Das ist unmöglich. Sie hat alles für mich getan. Mhm. Und ihre größte Angst ist, ich erwische sie, wenn sie morgens oder abends vor ihrem Kreuzworträtsel sitzt, erwische ich sie dabei, wie sie betet. Und ich höre ihr dann zu, das weiß sie Gott sei Dank nicht. Mhm. Da höre ich ihr zu und dann sagt sie, lieber Gott, lass dem Thomas nichts passieren, ohne ihn kann ich nicht leben. Ja, sehr rührend. Und das ist, also das ist eigentlich so belastend, das kannst du gar nicht vorstellen. Lieber Thomas, wir verbleiben so, wie ich es gerade sagte. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns bald dann bei dir melden können mit ein paar guten, interessanten Tipps für dich. Das wäre toll. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön, Kraft. Domian. Und ja, für die nächsten anderthalb Jahre, sage ich mal, noch ganz viel Glück. Dankeschön, sehr nett von dir. Meine ganze Lebensgeschichte kann ich dir irgendwann mal privat erzählen. Das können wir mal so machen. Lieber Thomas, mach's gut. Tschüss. Okay, ciao. Bis dann. Ne? Tschüss. So, meine Lieben, 1.31 Uhr, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema im Keller. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die im Keller etwas Besonderes erlebt haben oder dort etwas Besonderes tun. Also geht ihr im Keller einem schrägen Hobby nach? Lebt ihr im Keller einen sexuellen Fetisch aus? Spukt es vielleicht bei euch im Keller? Wurdet ihr schon mal im Keller eingesperrt? Vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum und das ist euch eine sehr traumatische Erinnerung? Oder ist in eurem Keller ein Verbrechen passiert? Wenn ihr gerne mit mir morgen über den Keller sprechen wollt, über das Thema im Keller, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Leitungen sind geschaltet, kostenfrei, wie immer ab 0 Uhr oder natürlich auch dann während der Sendung. Thema morgen im Keller, Thema heute frei. Offene Themensendung, hier ist Marco. Marco ist 20. Guten Morgen, Marco. Ja, schönen guten Abend, Domian, hi. So, Marco, um was geht's bei dir? Spielsucht. Oh. Ja, ich hab's gestern noch gehört gehabt über die Frau, die auch 30 Jahre am Spielen war und ich wollte jetzt endlich mal dazu angerufen haben. Gott sei Dank ist es bei dir nicht so lange. Noch nicht, nein. Nee, wie lange ist es? Nicht hoffen. Wie lange ist es bei dir schon? Ja, und ich habe früher schon Computerspiele gespielt, mit 12 online dann auch, da habe ich schon viel Geld verspielt, aber mit 16 damit dann wieder aufgehört und dann mit 18 ging es dann wirklich dann los, direkt mit Casino, Spielotheken. Also der Klassiker, ja. Ganz, richtig. Ganz klassisch. Du hängst viele, viele Stunden jeden Tag in der Spielhalle. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe das teilweise dann eine Woche gar nicht. Ach so. Meinen dann auch, ich müsste nicht mehr spielen und so, bloß weg mit dem Dreck. Mhm. Und dann bricht es plötzlich, ja, voll aus wieder. Wie viel Geld schon verprasst? Boah. Kann man das sagen? Ich möchte ja nicht lügen, aber ich würde bestimmt sagen, fast ein Haus. Ein Haus? Ja. In den paar Jahren? Ja, ich habe alleine früher mit den Computerspielen mein ganzes Taschengeld, was ich zu Weihnachten bekommen habe, alles zu Geld gemacht irgendwie, okay. Und reingehauen. Aber das ist kein Haus. Das heißt, dann müsstest du ja jetzt extreme Schulden haben. Ja, die habe ich auch. Wie also viel 2.000 auf dem Konto, 1.500 Kreditkarte. Okay, dann ist das Haus jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber du hast nicht mehrere... Das ist wirklich wahnsinnig viel gewesen, also wahnsinnig viel Geld. Ja. Also nicht mehrere, 100.000 Euro werden es nicht sein. Nee. Ja, okay. Aber ich würde bestimmt schätzen, also 30, 40 bestimmt. Mhm. Ja. Über die Jahre, ja. Wie viel Schulden bei den Eltern? Zurzeit, ja, an die 700, ja. Mhm. So, bei Freunden auch noch Schulden? Zurzeit nicht. Was machst du beruflich? Bin Altenpfleger. Dritte Lehrjahr jetzt. In der Lehre noch? Ja, aber ich musste jetzt auch unterbrechen erstmal, weil ich jetzt so Schlafprobleme wegen der Sache auch bekommen habe. Und ja, viele aus meiner Klasse spielen selber und man unterhält sich dann nur noch darüber, kriegt den Lernstoff gar nicht mehr richtig rein. Wissen deine Eltern, was du machst? Ja. Was sagen die? Ja, mein Papa hat mir jetzt auch schon Hilfe besorgt. Bin jetzt seit 3 Monaten beim Psychologen halt. Ja, das ist schon mal gut. Oder nicht? Ja, wenn ich merken würde, dass es mir helfen würde, richtig. Aber das Gefühl habe ich halt nicht. Das heißt, du bist bei dem Psychologen und gehst fleißig weiter spielen? Ja. Weiß der Psychologe das? Ja. Was hast du denn für ein Gefühl zu diesem Psychologen? Nicht so ein wirklich gutes, weil ich immer meine, das ist so ein Privatpsychologe, der sich von meinem Vater bezahlt. Mhm. Und ich kann mich nicht wirklich ihm gegenüber dann auch öffnen. Okay, also, dann kannst du es eigentlich vergessen. Dann kannst du es vergessen. Das meine ich auch. Ja, wenn du so daran gehst und wenn das nicht, da muss gleich, muss man ein gutes Gefühl haben und dann, das muss auch wirken, dass sich das so lange hinzieht. Was hast du denn persönlich von dir aus schon unternommen, welche Versuche davon wegzukommen? Puh. Ja, wie gesagt, probieren es sein zu lassen. Mit meinen Freunden dann auch mal wieder gekappt. 3 Wochen nicht gespielt, 4 Wochen mal nicht gespielt, aber ja, dann geht man aus Leichtsinnigkeit halt mal wieder. Und ja, dann ist direkt wieder Routine drin, direkt. Wie kann ich mir so dein Leben vorstellen? Du bist noch in der Lehre. Das heißt, du wohnst wahrscheinlich noch bei deinen Eltern? Richtig. Du hast also keine Meine Eltern sind doch meine Arbeitgeber. Ach so. Wie haben die ein Altenpflegeheim oder was? Richtig. Ja. Das heißt, du brauchst keine Miete zahlen und nichts zu Hause abgeben, Essen und so weiter, für Essen. Nee, aber obwohl ich Essen und solche Sachen ja dann meistens selber hole. Wie viel verdienst du im Monat? 820 Euro. Wie viel verspielst du davon? Mindestens das Gehalt, wenn nicht mehr. Das heißt, es bleibt nie irgendwie ein bisschen was übrig. Du musst dir doch mal irgendwie Klamotten kaufen oder willst auch mal ins Kino gehen oder irgendwas anders machen. Wie finanzierst du das? Ja, das macht man dann meistens trotzdem. Und ja, würde mein Papa mir nicht ab und zu eine Finanzspritze geben, wäre das schon komplett an der Wand gefahren, ja. Ich glaube, der Papa ist zu nett mit dir. Meinst du? Ja, glaube ich, weil der meint es natürlich gut, aber er macht es falsch. Weil du letztendlich so in einem weichen Nest sitzt, der Papa ist der Arbeitgeber, du wohnst zu Hause und letztendlich schießen die auch noch Kohle dazu. Du kriegst ja gar nicht richtig Feuer unterm Arsch, dass du merkst, ich muss hier selbst was unternehmen. Aber nur mal. Ja, aber kann man so oder so sehen. Ich sehe es zurzeit so, ich kann mich kaum noch fortbewegen, weil ich mein ganzes Geld verspiele. Mhm. Hab eigentlich 1000 Euro fast im Monat zur Verfügung und ja, ich habe unterm Schnitt gar nichts. Aber gerade hast du gesagt 800. Woher kommen die 200 jetzt noch? Ja, 100 Euro noch Taschengeld. Also. Ach, du kriegst ja noch Taschengeld von den Eltern? Ja. Ja, hör mal, was ist denn das? Der Junge verdient 800 Euro und kriegt noch 100, darf umsonst wohnen, umsonst essen und kriegt auch noch Taschengeld. Okay, kann man nichts machen. Das ist jetzt so, jetzt müssen wir mal gucken, wie du dich verhältst. Du willst raus aus dieser Sucht. Du nennst es selbst auch Sucht. Auf alle Fälle. Wie sieht es mit Freunden aus? Ja, ich bin überhaupt nicht mehr beziehungsfähig. Also daran ist alles kaputt gegangen. Ist ja auch schlimm, ne? Weil man, ja, dann ist man 3 Tage wieder glücklich, wenn man irgendwie was rausgeholt hat im Casino. Ja. Spätestens dann, wenn man 500 bis 1000 Euro verloren hat auf einem Schlag. Und kann man sich ja vorstellen, wie es einem seelisch dann geht. Ja, ja. Und deine Freunde, sind das alles Spieler? Nee, nur ein Freund, aber das ist mein bester Freund und... Das ist auch schon schlimm. Problematisiert der das für sich auch? Auf alle Fälle, weil es bei ihm noch schlimmer aussieht. Mhm. Also es muss was passieren. Ja. Es muss was passieren. Du hast keine Freundin, du bist in einer Sucht, die dich beherrscht. Du riskierst vielleicht sogar deine Lehre, dass das nicht richtig funktioniert. Und du bist einfach nicht Herr deines Lebens. Ich rate dir dringend, Marco, diese Geschichte mit diesem Psychologen zu schmeißen. Und wir werden dich gleich mal versorgen mit entsprechenden Anlauf. Wohnst du in einer größeren Stadt? In der Nähe von Bottrop. Ja, das ist sehr gut. Da werden wir was finden, ja, für dich. Und da musst du hin, und da musst du ran, und da musst du eigeninitiativ werden und musst sagen, okay, ich nehme jetzt mein Schicksal in die Hand. Du bist Herr deines Glückes. Ja, aber wie kann mir dann Außenstehender wirklich bei helfen? Wenn du bei einem richtigen Therapeuten bist, der darauf spezialisiert ist, wird er dich schon führen. Du musst es. Wirklich? Ja, da bin ich. Ja, hör mal, ich habe hier schon mit so vielen Süchtigen gesprochen, die es hinter sich haben. Ja, ich weiß es. Ja, rufe ich an. Klar. Du bist ja nicht der Einzige. Es betrifft ja so viele Menschen, die verschiedensten Süchte haben. Und Spielsucht ist eine sehr verbreitete Sucht. Ja, mittlerweile auf alle Fälle. Ich sehe es bei mir allein im Ort. Ja. Fast jeder in meinem Alter spielt. Die entscheidende Frage ist immer, Marco, bei diesen Süchten, will der Betreffende, also willst du, Marco, wirklich, aber so ganz tief wirklich dein Leben verändern? Auf alle Fälle. Und bist du bereit dazu, auch über steinigen Boden zu gehen? Hm. Muss ich dann wohl. Ja, das musst du. Es fällt dir nicht, es fällt nicht vom Himmel. Ja. So, Marco, jetzt ruft dich gleich meine Psychologin Sabine an. Und die versorgt dich erstmal mit den richtigen Informationen, wohin du gehen solltest, was du unternehmen solltest. Okay. Vielleicht ist ein Klinikaufenthalt auch nicht schlecht für eine Weile oder eine gute ambulante Betreuung. Die Infos kriegst du jetzt an die Hand. Und dann, du bist 20 Jahre alt, dann kannst du selbst ab morgen anfangen zu organisieren. Okay. Ja, werde ich in Hand nehmen. Ich hoffe sehr und ich wünsche dir viel Glück dabei und alles Gute. Du auch, Domian. So, dann legst du bitte auf und die Sabine ruft dich. Ich höre dich immer noch jeden Abend. Ja. Also die Sabine ruft dich gleich an, Marco. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch. Danke, ciao. Tschüss. Hier ist Marisa, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Marisa. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich sehr ratlos bin, weil ich einfach gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Du bist ratlos? Total, ja? Total ratlos. Warum? Ich müsste jetzt wirklich unheimlich weit ausholen. Nee, hol mal nicht weit aus, sag mal so, einfach mal so das Hauptthema, um was es geht. Das Hauptthema ist eigentlich, dass ich alleinerziehende Mutter eines vierjährigen Sohnes bin. Mhm. Und ich mich auch sehr darüber gefreut habe, dass ich eigentlich nochmal so ein spätes Mutterglück hatte. Mhm. Weil ich habe schon einen großen Sohn, der ist über 20. Mhm. Und damals habe ich seine Kindheit gar nicht so richtig genossen, weil ich eben da sehr viel gearbeitet habe. Ja. Und ich hatte dann immer das Glück, dass ich natürlich auch meine Eltern im Hintergrund hatte. Mhm. Wir haben auch alle in einem Haus gewohnt, separate Wohnungen, aber eben ein Zwei- beziehungsweise Drei-Generationshaus. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich da so ein Defizit hatte, dass ich viel aus seiner Zeit eigentlich vermisst habe, weil ich das nicht mitmachen konnte. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich noch mal ein zweites Kind. Mhm. Und irgendwann hatte ich das Glück, ich habe da eigentlich gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht, mhm, weil ich war ja nun dann auch schon Ende 30, mhm, und es hat trotzdem nochmal geklappt und ich habe dann natürlich auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass es eventuell wieder sein könnte, mhm, alleinerziehend ein Kind großzuziehen. Aber du sagst alleinerziehend, wo ist der Vater des Kindes? Ja, ich kannte den bisweilen gar nicht richtig, es war eigentlich mehr so eine Affäre, würde ich sagen. Ja. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das vielleicht daraus entsteht. Vielleicht blauäugig, keine Ahnung. Das heißt, du hast auch nicht gezielt verhütet? Nein. Habe ich auch nicht. Ich habe mir einfach auch gedacht, okay, ne, man, das Ende 30 vielleicht. Aber so ein bisschen war vielleicht auch der Wunsch da. Vielleicht klappt es nochmal. Kann auch sein. So wie du es gerade erklärt hast. Ich wollte ja eigentlich, mhm, auch. Aber man hat es jetzt nicht so massiv gewollt, sondern ja. Man hat auch nicht so weit darüber nachgedacht. Ich habe gesagt, wenn es nochmal passiert, dann passiert es. Du hast ein Kind mit Hilfe deiner Eltern großgekriegt und du schaffst es auch ein zweites Mal. Ein Mann ist nicht unbedingt wichtig. Verstehe. Das heißt, es stand auch nie zur Debatte, dass du mit dem Erzeuger des Kindes zusammenkommst. Habe ich mir nicht so die Gedanken drüber gemacht. Nein, weil wir waren eigentlich wohl situiert und ich habe da eigentlich immer gesagt, das schaffst du auch alleine. Schaffst du es denn alleine? Nein, ich schaffe es nicht mehr alleine, weil meine Eltern jetzt verstorben sind, mhm, und ich ganz alleine dastehe. Ich habe dann zwar Kontakt zum Kindesvater und habe auch gesagt, okay, werden wir eben gute Eltern sein. Der Kleine hat jetzt im Prinzip nur noch mich und dich, mhm, und seinen großen Bruder natürlich, aber dadurch, dass er studiert, sieht er ihn nicht so viel, also hat er nicht so den Bezug. Wann sind die Eltern verstorben? Meine Mutter vor 2 Jahren und mein Vater vor 5 Jahren. Bist du auch noch berufstätig? Jetzt, nachdem der Kleine dann da war, nicht mehr. Also nachdem er unterwegs war, nicht mehr. Wie ist es finanziell? Das ist eben das Problem. Ich lebe jetzt leider Gottes dadurch von Hartz IV. Und ich habe danach mitbekommen, dass man leider bei dem Vater nichts aufbauen kann. Denn ich habe über ihn nichts gewusst. Ich habe ihn viel zu wenig gekannt und mittlerweile setzt sich das Puzzle so zusammen, dass ich eben merke... Was ist mit ihm los? Ja, es glaube ich. Also er hat mal Drogen konsumiert und auch Drogen verbreitet oder beziehungsweise gedealt. Und das, ich habe nie mit sowas zu tun gehabt, niemals. Ich habe weder sowas konsumiert, noch habe ich überhaupt Ahnung davon gehabt. Würdest du sagen, dass er drogenabhängig ist? Also ob es jetzt heute noch ist, weiß ich nicht, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich ihm überhaupt noch was glauben kann, denn er trinkt sich so dermaßen voll und das jetzt immer in kürzeren Abständen und dann steht er hier auf der Matte und schreit rum und das Kind wird natürlich älter und bekommt es mit. Also du kriegst, also er ist wahrscheinlich Alkoholiker, ja. kriegt sein eigenes Leben nicht auf die Reihe und kann dir nicht helfen bei der schwierigen Situation, in der du jetzt lebst. Genau, und das Problem ist, dass der Kleine ihn natürlich wahnsinnig liebt, weil er kennt ja im Prinzip nur ihn und mich. Und ja. Wie weit geht denn deine Verzweiflung manchmal? Ganz schlimm, weil ich möchte gerne, dadurch, dass ich es von zu Hause anders kenne, möchte ich meinen Kindern ein schönes Leben bieten. Und wenn ich jetzt die Perspektive sehe, die nicht da ist, dass ich mir sage, du bist eine Hartz-IV-Empfängerin, 44 Jahre alt vielleicht, also es wartet keiner nur auf dich, dir eine Stelle anbieten zu können. Und als alleinerziehende Mutter, die keinen Rückhalt hat, der im Krankheitsfall oder sonst irgendwo helfen kann, weil ich habe niemanden. In welche Gedanken treibt dich diese Verzweiflung manchmal? Dass ich ganz oft hier sitze und mir einfach sage, es ist egoistisch, wenn ich wirklich sage, es ist mein Sohn, ich liebe ihn und ich möchte für ihn nur das Beste. Dass ich einfach denke, vielleicht ist es besser, ihn in eine Pflegefamilie zu geben. In eine Pflegefamilie zu geben? Ja, dass er einfach vielleicht noch eine Chance hat auf Mutter, Vater, Großeltern und Geschwister, was ich ihm alles nicht mehr bieten kann. Und was würdest du machen, wenn er in einer Pflegefamilie wäre? Ich würde gehen. Ich könnte damit nicht leben, aber... Was heißt, ich würde gehen? Ich würde meiner Familie gehen. Ich würde... Bitte? Ich würde mich umbringen wollen. Ich könnte damit ja nicht leben, ein Kind abgegeben zu haben, aber... Mensch, Marisa, jetzt aber mal, lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. Wir wollen mal die Sache betrachten, wie sie ist. Du hast ein gesundes Kind. Ja. Du bist auch eine gesunde Frau. Du bist körperlich gesund. So. Geh von aus. Ja. Du hast im Moment eine schwierige Situation, finanziell und materiell. Du bist Hartz-IV-Empfängerin. Das ist eine harte Geschichte, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber du liebst deinen Sohn. Abgöttisch. So, und dein Sohn liebt dich. Ja, denke ich wohl. Ja, das glaube ich auch. So, das sind doch schon mal ganz, abgesehen von der wirtschaftlichen Situation, ganz tolle Grundvoraussetzungen. Das sind tolle Grundvoraussetzungen, aber wie wird es später mal sein? Vielleicht mit 5, 6 Jahren, wenn er dann zu Weihnachten nur mich hat, zu Ostern nur mich hat. Marisa, es gibt so viele alleinerziehende Menschen, Frauen und auch Männer, die in großer Liebe und großer Hingabe ihre Kinder großziehen, wo auch keine Familie da ist und keine Oma und Opa und keine Tante und kein Onkel. Irgendwann ergeben sich neue Lebenskonstellationen, wo vielleicht gute Freunde mit in euren kleinen Kreis reinkommen. Vielleicht findest du auch nochmal einen Partner. Ich weiß es nicht. Aber du stehst mit in der Situation nicht alleine da. Ich finde, das Allerwichtigste ist, dass ihr euch liebt und dass ihr beide gesund seid. Und dann kann man das Beste daraus machen. Wenn er ein bisschen älter ist, vielleicht schaffst du es auch wieder nebenher irgendwie noch zu jobben, dass es finanziell und materiell ein bisschen besser geht. Und dann baut sich wieder ein Leben auf. Du bist so verzweifelt, das brauchst du gar nicht sein. Du meinst das doch nicht wirklich ernst, dass du dein Kind in eine Pflegefamilie geben wirst und dich dann umbringen willst. Was für ein schlimmer Gedanke. Ich will einfach nur das Beste für ihn. Ich will, dass er so ein Leben führt, wie ich es habe. Weißt du, was das Beste für den Jungen ist? Deine Liebe. Deine Liebe ist das Beste. Und wenn es dann ein bisschen arm zugeht und man nicht alles hat, ist auch nicht so schlimm. Aber deine Liebe ist für den Jungen das größte Glück seines Lebens. Wie schlimm, wenn du ihnen eine Pflegefamilie geben würdest und der Junge irgendwann erfährt, dass seine Mama sich umgebracht hat. Der würde sogar irgendwann zornig vielleicht werden. Der wird denken, Mensch, wieso hat die sich nicht zusammengerissen und ist bei mir geblieben und hat mich durchgeschlagen. Andere Mütter schlagen auch sich durch mit den Kindern. Das würde der vielleicht auch denken. ich finde, dass du viel zu sehr in eine finstere Zone geraten bist im Denken. Du musst mir das Gute sehen, das Positive. Und das, du musst es auch hoffnungsvoller sehen. Und ich würde mich auch gar nicht mehr so nah mit dem Erzeuger beschäftigen, weil der zieht dich ja offensichtlich noch mehr runter, als dass er dich stabilisieren kann. Sicher, aber ich wollte eben meinem Sohn ja alles ermöglichen, dass er glücklich ist. Und ich dachte, vielleicht einfach ein Vater-Sohn-Verhältnis. Aber wenn man natürlich, ich habe so an ihn appelliert, ich habe gesagt, bitte, bitte mach das doch nicht, wenn du deinen Sohn liebst, mach das doch nicht, der hat doch nur dich und mich. Warum tust du das nicht? Ich meine, ich verzichte doch auch auf alles, damit es dem Kleinen gut geht. Okay, wenn er aber nicht so drauf ist, dann versuche den Jungen nicht so oft mit dem zusammenkommen zu lassen. Du kannst wahrscheinlich aus dem keinen anderen Menschen jetzt machen. Du hast genug mit dir und deinem Jungen zu tun. Und du kannst nicht eine idyllische Vater-Mutter-Kind-Konstellation da hinbiegen. Ich kenne es so, deswegen versuche ich da hinterher zu eifern. Ne? Ja, aber das ist du musst. Nichts. So. Ja, Marisa, auch wenn du es so kennst, du musst dich auch verabschieden von Illusionen. Dein Leben ist jetzt nun mal anders, wie das vielleicht bei anderen Menschen ist, und bei anderen Menschen haben es wahrscheinlich auch besser. Aber daran darf man nicht zugrunde gehen, indem man denkt, andere haben es besser oder ich kenne es von früher so. Das ist alles egal. Es geht jetzt nur um dein Leben und dass du das Beste draus machst. Und wenn es auch zunächst mal im kleinen und bescheidenen Rahmen ist, mach das Beste raus. Sei glücklich, dass du deinen Jungen hast, Mensch. Freu dich daran, dass er da ist und dass er gesund ist. Das tue ich auch und das habe ich mich vor allen Dingen auch sehr, sehr, es ist ja nun mal mein Fleisch und Blut natürlich. Ja. Aber, ja. Hast du dich denn mit deinem erwachsenen Kind auch mal darüber unterhalten, über diese Probleme? Ja. Dem habe ich sogar von, ich weiß nicht, in meiner Verzweiflung habe ich ihm das einfach gesagt. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Diese Einsamkeit, ich wohne hier in einem 200-Seelen-Ort. Mhm. Und ich bin hier wirklich ganz, ganz, ganz, ganz einsam. Ich habe kaum Kontakt zu irgendjemandem. Ich igel mich hier ein und es ist echt schrecklich. Und natürlich hat man dann die Gedanken, man sitzt von morgens bis abends zu Hause und hier gibt es auch keine Infrastruktur, dass man jetzt sagen könnte, ich muss hier kurzfristig hinziehen, weil ich aus der anderen Wohnung durch die Todesfälle raus musste. Ach so. Und da hatte ich halt nur die Möglichkeit, hier hinzuziehen. Aber trotz alledem ist es für meine Situation, die aus dem Hotelgewerbe kommt, die immer viel mit Leuten zu tun hatte, die ein Familienmensch war, die sich immer vor Einsamkeit gefürchtet hat, ist das Schlimmste. Und nochmal die Frage, was sagt das ist ein Sohn, ne? das ältere Kind. Ja. Was sagt der dazu? Ja, der ist im Moment ganz fertig natürlich. Hat Angst, wenn er mit mir telefoniert, das tut mir ja auch leid. Er denkt immer, Mama, ich schlafe jeden Abend. Wie weit ist er von dir entfernt? Wie weit entfernt wohnt er? 120 Kilometer. Besteht denn die Hoffnung, dass du, wenn der Kleine jetzt ein bisschen aus dem Gröbsten raus ist, dass du Teilzeit wieder in deinen Job gehen kannst? In meinem Alter, ich hoffe es. Du hoffst es. Ich hoffe es, ja. Siehst du, es ist immer noch eine Hoffnung da. Besteht vielleicht theoretisch auch die Möglichkeit, dass du aus diesem kleinen Dorf wegziehst in einen größeren Ort? Das ist der größte Wunsch, natürlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe jetzt wieder. Ich hatte mir diese Wohnung dann mit dem bisschen, was ich jetzt noch hatte, was ich mir erspart hatte, und habe ich mir die Wohnung natürlich erstmal schön eingerichtet, um es gemütlich für ihn und für mich zu haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich die Kraft im Moment einfach habe, nochmal von vorne anzufangen. Das ist auch noch ein gutes Stichwort. Ich habe dir erstmal so ganz normal meine Meinung gesagt zu der Sache, aber du hast jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe. Eigentlich brauchst du auch jemanden, der dich stabilisiert. Ja. Du wohnst auf einem kleinen Ort. Dennoch wollen wir jetzt mal gucken, ob wir dir vielleicht doch helfen können mit einer Beratungsstelle, mit irgendeinem Anlauf in deiner Umgebung. Ja. Das heißt, meine Psychologin ruft dich jetzt an, Marisa. Okay. Ich hoffe, bitte denk nicht mehr weiter in dieser Richtung, Pflegefamilie und so weiter, du weißt schon. Das ist der ganz falsche Weg. Ganz, ganz, ganz, ganz falsch. Das sage ich mit tiefer Entschiedenheit. Weißt du, jeder Mensch hat ja irgendwo wirklich Leute, mit denen er sich austauschen kann und Fora, wo er einfach seine Probleme mitreden kann. Aber ich habe das immer mit meinen Eltern gemacht, mit meiner Mutter. Ich hatte ein sehr gutes, inniges Verhältnis zu meiner Mutter. Und sie ist schlimm krank geworden und hatte also nur noch 5 Monate nach Diagnose. Und das war alles einfach nur noch so plötzlich. Ich glaube, dass in dir auch noch so die Trauer nachwirkt. Du hast ja auch deine Eltern verloren, zu denen du ein sehr enges Verhältnis hattest. Deswegen wäre eine Anbindung... Eins zum anderen. Ja, genau. Ja. Marisa, wir rufen dich jetzt mal gleich zurück. Das heißt, Sabine, meine nette Psychologin, ruft dich an und vielleicht findet ihr gemeinsam noch eine Idee oder einen kleinen Weg für dich. Okay, alles klar. Ich danke dir, Domi. Alles Gute von Herzen und du legst bitte auf. Mach ich, danke. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, nochmal kurz zwischendurch der Hinweis auf morgen. Morgen heißt das Thema im Keller. Ich möchte mit euch darüber reden, was ihr im Keller schon Besonderes gemacht habt oder erlebt habt. Von dem Fetischraum im sexuellen Sinne bis hin, vielleicht habt ihr ein Verbrechen erlebt im Keller oder man hat euch über einen längeren Zeitraum gefangen gehalten in einem Keller oder vielleicht spukt es auch in eurem Keller oder das ist vielleicht auch gar nicht dann so zum Lachen. Also im Keller, das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung anrufen und auch während der Sendung. Hier ist Elli. Elli ist 65. Guten Morgen, Elli. Ja, guten Morgen, Domian. Ganz kurz haben wir noch. Ja, wir haben nur ganz kurz. Ich bin seit kurzem Rentnerin. Ja. Und ich stelle so fest, dass ich seitdem von der Gesellschaft irgendwie nicht mehr so wirklich wahrgenommen werde. Also zum Beispiel schreibt auf der Bank dann eine Dame dann für meinen Beruf hin Rentnerin. Das sind so Dinge, die machen einen im Alter auch so ein... Ich ahne, was du meinst. Ja, man denkt, weil ist jetzt, die Freunde sagen alle, oh toll und beneidenswert. Und irgendwie verschwindet man in der Gesellschaft so man ein bisschen. Man wird fast zur unsichtbaren Person. Genau. Man könnte jetzt einen Banküberfall starten und keiner wüsste, wer es gewesen ist, weil man einen gar nicht richtig sieht. Liegt das allein an der Bezeichnung Rentnerin oder haderst du auch mit deinem Alter? Ich hadere natürlich auch ein Stück weit mit meinem Alter, aber ich werde auch so nicht wahrgenommen. Komischerweise, wenn so Kinder in Einkaufswagen sitzen, die lächeln mir immer freundlich zu, mit denen kann ich rumalbern, also ich bin noch da. Aber ich vermute mal, dass du auch wahrnimmst, dass dich kaum mehr Männer angucken. Kann das sein? Och, ich habe ja einen und ich kann auch immer noch flirten, so ist es nicht. Also so im Freundeskreis oder... Im Verein oder sowas gibt es immer mal so Situationen. Ich habe das so gehört, also auch aus dem Freundeskreis, ab einem bestimmten Alter entspricht man einfach nicht mehr so der Anziehungskraft, die die anderen sich wünschen und dann wird man einfach übergangen. Ja, man ist halt so ein bisschen wie im Nebel. So auch... auch auf der Straße oder was? So, die Leute kommen einem entgegen. Heute war so eine Situation, denke ich, läuft der jetzt in dich rein? Ich frage mich manchmal, ob das ein Zeichen unserer heutigen, sehr auf Jugend und Schönheit getrimmten Zeit ist. Oder war das früher auch schon so, vor 50 Jahren? Da muss ich dir ganz kurz was erzählen. Meine Mutter hat Beschwerden bekommen von ihren Freundinnen. Ich wäre direkt auf sie zugegangen und hätte sie nicht begrüßt. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe die nicht gesehen. Ja, siehst du. Also es ist wohl schon immer so. Und früher hat man sich das nicht vorstellen können, als man selbst noch sehr jung war. Ja. Und dann, wenn man selbst alt wird, dann, was macht man daraus? Man muss es akzeptieren. Ja, es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Man muss es mit Humor nehmen. Ja, ich denke einfach, diejenigen, die sich jetzt so aufs Alter freuen und auf die Rente, die sollten ja mit bedenken, dass sie so ein bisschen verschwinden. Genau, man ist eigentlich gar nicht mehr da. Ja. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Mensch, Elli, das war ein kurzes Gespräch mit einer... Ich hätte gerne viel mehr erzählt. Ja, das glaube ich. Ne? Die Queen, die ist 83, wenn die nicht Queen wäre, im Supermarkt würde sie untergehen. Die wird kein Mensch bei Rewe angucken, wenn die ihre Kartoffel da kaufen würde. Ja. Oder so. Liebe Elli, schön, dass wir uns mal kennengelernt haben, wenn auch nur sehr kurz. Ja, okay. Alles Gute, tschüss, ciao. Schönen Gruß ins Hotel Adlon übrigens, da schläft gerade die Queen. Das heißt, die schläft natürlich nicht, die hat uns hier zugeguckt. In der Technik, Benjamin Vlies, morgen heißt im Keller, könnt ihr die Queen auch anrufen, was sie in ihrem Verlies im Keller, im Schloss schon alles erlebt hat. Morgen hat sie zu tun. Ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen zum Thema oder mailen domian@wdr.de. Was habt ihr im Keller schon erlebt oder gemacht oder was fällt euch zum Thema Keller an? Gute Nacht wünsche ich euch. Schöne Nacht. Bis morgen 1 Uhr. Bis dahin. Ciao.